WDR 3 Hörspiel. Erbfolge ist unser Hörspielthema diese Woche. Und Erbfolge kann man auch ganz anders betrachten. Nehmen Sie mal ein Vogelhaus. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Generationenhaus. Die Vogeleltern sitzen auf den Eiern, sie stopfen die hungrigen Schnäbel, Küken fallen aus dem Nest oder werden Flügge. Der Autor Wolfram Höll und die Musikerin Barblina Meyerhans haben aus dieser Metapher ein Hörspiel gemacht. Sie bauen gemeinsam an einem Vogelhaus. Und genauso heißt auch unser heutiges Hörspiel. Viel Spaß! Das ist das Haus. Unser Haus. Mein Haus. Zwar habe ich es nicht gebaut. Nein, sicher nicht. Zwar wohne ich schon lange hier. Am längsten hier von allen. Aber ein Haus bauen, nein. Das ist nicht meins. Ich habe es schon mal probiert, eins, zweimal. Aber das wird dann nicht fertig. Einfach nicht fertig. Letztlich bin ich einfach zu dilettantisch darin. Ich habe meine Wohnung auch nicht groß renoviert. Ich nehme die Sachen einfach, wie sie sind. Und die Leute auch. Stock für Stock eine Wohnung. Lauter schräge Vögel. Dabei ist es gar nicht mal billig. Der Vermieter verlangt sogar einen rechten Aufschlag. Aber dafür stellt er auch keine Fragen. Und wir? Wir stellen auch keine Fragen. Keiner stellt Fragen hier. Jeder lebt und lässt leben. Klar gibt's auch Streit. Klar wird's auch laut, aber dann wird's eben auch wieder leise. Es gibt auch keine Verträge und auch keine Besichtigung. Wenn mal was frei wird, dann ist einfach auf einmal jemand Neues da. Ein Paar, manchmal auch nur einer allein. Und der macht sich dann die Wohnung zurecht. Der eine verputzt die Wände mit Lehm, der andere schleppt Zweige hinauf. Und der Dritte hängt überall Kleiderbügel auf, die aus Draht. Wie das klingt, wenn der mal Durchzug macht. Über das Haus kann ich schon erzählen. Hier im Parterre, da wohne ich. Hier, an mir muss jeder vorbei, der rein oder raus will, wenn er denn die Treppe benutzt. Das ist der 6. Stock. In der Wohnung lebt eine Familie mit 3 Kindern. Im 7. Stock, da wohnt auch eine Familie. Die Kinder sind noch ganz klein. Das Elternglück ist noch ganz frisch. Seit wir hier eingezogen sind, ist es ein einziges Kommen und Gehen. Aber mir gefällt's. Ist halt richtig Leben in der Bude. Was die fressen. Essen, Schatz. Essen. Tschüss. Wir arbeiten nur noch, um diese Münder zu stopfen. Wir leben nur noch, um zu arbeiten. Du wolltest doch auch Kinder haben, Schatz. Du wolltest doch... Ja, ja. Tschüss. So ist das halt. Klar ändert sich viel, wenn man Kinder hat. Aber man weiß ja, wofür. Stimmt's, Schatz? Stimmt, Schatz. Tschüss. Du wolltest doch Kinder. Klar wollte ich Kinder, aber doch nicht gleich 6. Da kriegst du doch die Meise. Meise? Welche Meise? Nichts. Tschüss. Es ist halt einfach ein Wunder, Leben zu schenken. Und man bekommt ja auch so viel zurück. Die Kinder sind einfach ein Geschenk. Schenken ist gut. Sag ich doch. Sie machen das Leben. Tschüss. Wir haben ihnen das Leben geschenkt. Aber dieses Leben kommt nicht aus dem Nichts. Die haben mir das Leben weggenommen. Tschüss. Alles eine Frage der Organisation, sage ich immer. Und du brauchst halt auch einen Mann, der mitmacht. Stimmt's, Schatz? Stimmt. Tschüss. 6 Kinder. 6 Kinder. Das heißt 6 Münder, die ich stopfen muss. Wir, Schatz, wir. Stimmt. Tschüss. Und dann teilt man sich's einfach auf. Ich arbeite 100% und er arbeitet 100%, aber nie gleichzeitig. Und so ist dann immer jemand da. Stimmt, die Kinder sind immer da. Es ist halt ein Glück. Tschüss. Und sie ist nie da, wenn ich da bin. Ein gemeinsames Leben, ein Sexleben, vergiss es. Aber vielleicht ist das auch besser so, damit nicht gerade noch mehr Kinder kommen. Wenn man sie füttert, dann ist immer jemand da. Und der andere kann wieder arbeiten und neues Futter besorgen. Besorgen, das wäre mal ein Thema. Tschüss. Tschüss, Schatz. Tschüss, Schatz. Tschüss, Schatz. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das ist der 2. Stock. Hier wohnt die alte Frau. Die alte Frau vom 2. Stock kommt nie heraus. Man kann einfach über die Landschaft fliegen. Lauter Linien. Linien, die zu Flechten werden? Geflechten aus Straßen, aus Gleisen. Aus Gleisen. Und dann zu Flechten werden. Dann zu Flächen werden. Graue Flächen, grüne Flächen. Es ist flach und nicht flach. Es gibt Gräben und es gibt Erhebungen. Die Flächen sind wie angeklebt, darauf geklebt. Die Landschaft ist aus Pappmaché mit Fotos überklebt. Und gleichzeitig ist da das einzelne Haus. Die einzelne Maus. Wie das Haus da aus der Perspektive der Maus aussehen muss. Wie das Haus dafür die Maus aussehen muss. Von hier ist es ein rotes Viereck auf einem hellgrünen Rechteck aus Rasen, das dunkelgrün gerahmt wird von einer Hecke an einer grauen langen Bahn aus Asphalt. Alles macht sich flach, legt sich hin. Die Brücken legen sich hin in das Flussbett hinein. Dann stellen sie sich plötzlich wieder auf, richten sich auf. Alles richtet sich gleich auf. Im gleichen Winkel ragt es steil heraus. Häuser, Brücken, Türme, Bäume. Die Landschaft ist ein Pop-up-Buch. Man kann alles sehen. Alles. Und doch ist alles tot. Wie tot. Ist alles so still. Ein Stillleben, so tonlos. Da auf der Gleislinie liegt ein Zug. Still wie eingefroren. Auf dem See stehen die Motorboote. Die Segelboote segeln nicht, aber fallen trotzdem nicht um. Nichts wird aufgescheucht. Keine Katze versteckt sich, kein Spatz fliegt auf. Kein Vogel, keine Taube, keine Möwe oder Drosselfink und Star. Der Vogel zeigt sich erst als Vogel im Flug. Im vierten Stock, da wohnen zwei Kerle, die sind genau gleich. Ich weiß nicht, was die sind. Zwillinge, Brüder oder doch ein Paar? Das Besondere an uns ist, dass wir immer wissen, was der andere gerade denkt. Ich weiß es einfach. Wir wissen es einfach. Ich kann mich in dich hineinversetzen. als ob ich in deinem Kopf wäre. In meinem Kopf wäre. Ich kann mit deinen Augen sehen. Du siehst, was ich sehe. Du siehst, was du siehst. Was ich sehe. Du siehst, was du siehst. Was du siehst, was du siehst. Du siehst, was du siehst. Du siehst, was du siehst. Als ob du siehst, was du siehst. In meinem Kopf. Du siehst, was du siehst. Was ich sehe. Und das ist, ich hab's. Und das ist, ich hab's. Das ist, ich hab's. Ist, ich hab's. Siehst du? Genau deshalb merke ich auch, wenn du mich beobachtest. Ein Tier merkt das nicht. Wenn du ein Tier ansiehst und es zurückschaut, dann sieht es einfach nur dich und hat Angst oder nicht und läuft weg. Aber wenn du mich ansiehst, weiß ich, was du siehst, nämlich mich. Weil ich durch deine Augen sehe. Weil ich durch deine Augen mich sehe. Und wenn du dich dann umdrehst, ein Tier merkt das nicht. Und etwas anderes machst, fühlst du dich beobachtet. Ein Tier merkt das nicht. Bist du beobachtet? Weil du weißt, ein Tier merkt das nicht, dass ich durch deine Augen sehe. Wenn ich etwas zu essen habe, einen Toast oder ein Brot mit Schinken oder Käse belegt, dann verstecke ich es vor dir. Während ich dir zuschaue, versteckst du es. Deshalb verstecke ich es auch nicht einfach. Ich lege mehrere Verstecke an, auch falsche Verstecke. Dann findest du nur Rand vom Käse oder eine Ecke vom Toast. Doch wo ist der Rest vom Toast? Wo ist der Rest vom Toast? Das weißt du nicht. Weiß ich nicht. Das weiß ich. Manchmal auch nicht, vor lauter falschen Verstecken. Und dann gibt's keinen Toast mit Schinken, Käse. Weder für mich. Noch für mich. Noch für oder dich. Dich. Das ist der 6. Stock. In der Wohnung lebt eine Familie mit 3 Kindern. Oder waren es früher 4? Wenn jemand Fragen stellt, stellen sich Mama und Papa vor mich. Also zwischen mich und die Fragen und die Fragensteller. Sie finden immer Antworten, Antworten immer etwas. Es war ein Unfall oder Selbstfall oder Zufall oder... Mama und Papa haben immer alles für mich beantwortet. Wenn die Lehrerin fragt, warum mein kleiner Bruder sich immer wieder die Beine bricht. Wenn der Psychologe fragt, warum meine große Schwester glaubt, ein Vogel zu sein, frei zu sein, warum sie glaubt, fliegen zu können, dann finden sie immer Antworten. Alle finden sie immer Antworten. Papa und Mama und mein Bruder und meine Schwester auch. Ich könnte schon etwas sagen, ich könnte schon auch etwas sagen, warum das alles passiert, warum, aber ich kriege ja keine Fragen. Manchmal denke ich fast, ich gehöre nicht dazu, ich gehöre einfach nicht dazu, zu Mama und Papa, zu meinen Geschwistern, weil ich nie Antworten geben muss, weil ich nie abstreiten muss, nie Sachen erfinden muss. Ich habe sie auch schon gefragt, warum das so ist. Ob das so ist, und dann fragen sie nur, wie ich denn auf so etwas komme. Und eigentlich fragen sie es nicht, sie antworten schon. Wenn Mama und Papa mit mir sprechen und mein Bruder und meine Schwester auch, dann klingt alles immer so beruhigend, so besänftigend. Am Ende passiert mir nichts. Es passiert immer nur den anderen, die aus ihren Fenstern fallen. Kinder, die aus Kinderzimmern fallen. Rotspecht, Dorndreher, Krickemsen, Mauerläufer, Eistaucher, Krabbentaucher, Gleithaar, Poolschnäpfe, Säbelschnäbler, Bastölpel, Saugans, Sumpfmeise, Ziesli, Tirol, Red Star, Bartgrasmücke, Purpurreihe, Grünfink, Little Winged Clover, White-billed Diver, Grey Lag Goose, Baumpieper, Grey-headed Woodpecker, Schneeeule, Grillumme, Greenfinch, Dubedirk, Meerglaubsänger, Ural Owl, Kriesesteibig, Hakengimpel, Sterntaucher, Gelbspötter, Merzefühlig, Zilpzalp, Hauhunter, Erstebecker, Blasspötter, Tafelente, Knackant, Blechgans, Kamariskensänger, Habicht, Müllerin, Purple Sandpiper, Stieglitz, Blackcaps, Güwix, Misselthrush, Güwix, Güritz, Kibitz, Güwitz, Tölpel, Sutitör, Auerbachstelze, Wendigschnabel, Olebeck, Robin, Doppelschnepfe, Das ist der erste Stock. Hier wohnt ein Junggeselle. Die Tür steht eigentlich immer offen. Weißt du, Baby, du heißest Baby, wie ich heiß, Baby? Nö. Komm schon. Nö. Nö. Von dir habe ich noch nichts gehört. Hat mich bis jetzt auch nicht gestört. Komm schon. Mich kannst du leicht bestimmen. Zwar stehe ich in keinem Führer, aber früher war ich noch nicht da, war noch nicht klar, wie ich klar mache. Klare Sache. Scheiß anmache. Also so heiße ich nicht. Aber ich will dir nicht stören. Zuhören kannst du meinem Gesang lang noch, um mich im Singen zu bestimmen. Doch da gibt's eine einfachere Methode als die Ode, oder? Die ist aber direkt. Also gut. Den Raubvogel unterscheidest du unter der Scheide, korrekt? Die Art, hart zu nehmen, wie in Die Hard, hart zu nehmen, wie Bruce Willis, will ich einfach nicht zum Ende kommen. Und wenn es zu einem Ende kommt und er doch noch am Ende kommt, einfach noch einen Teil drehen, schon wieder stehen. Ich weiß nicht, das geht mir zu schnell unter die Gürtellinie, wo ich nicht so schnell bediene. Ganz sicher, ich versichere dich, mein Schwanz enttäuscht dich sicherlich nicht. Ach, ich weiß nicht. Sicher bin ich mir dann nicht, dass du nicht ein Frischling bist. Komm schon, frischer Fisch stinkt nicht. Vom Schwanz nicht, aber frisch bin ich. Fresh und fesch bin ich. Echt bin ich. Ehrlich. Ach, ich weiß nicht. Was das hier eigentlich, was wird das? Eine Balz? Eine Balz, ein Balzer, ein Walzer. Jetzt tanzt er auch noch. Ja. Kannst du das auch? Ja. Schau ich auf deinen Bauch, sehe ich eher eine Balz-Walze. Und wenn es hier einen Wiener gibt, dann nicht den Walzer. Der ist ein Würstchen, so wie er sich gibt. Hier im dritten Stock, da wohnt eine Familie. Es zieht ein wenig unter die Wohnungstür durch. Die lüften wohl den ganzen Tag. Moritz! Moritz! Komm endlich rauf, Moritz! Ich sag es nicht noch einmal. Den ganzen Tag, ist er draußen auf diesem verfluchten Velo und fährt im Kreis. Immer nur im Kreis. Moritz! Moritz! Wenn ich es ihm bloß nicht geschenkt hätte. Aber was soll ich sagen? Seit er reden kann, wollte er eins haben. So ein richtiges mit Pedalen, wie meins. Und mit einem Ständer, das war ganz, ganz wichtig, damit es nicht umfällt. Von wegen umfällt, den Ständer bräuchte er gar nicht, fährt ja eh die ganze Zeit. An seinem dritten Geburtstag habe ich ihm ein Velo gekauft. Eins für Kinder, hat er gesagt, in Rot, ein Kindervelo, das kleinste, das man kaufen kann. Aber es war eigentlich immer noch zu groß, aber er ist einfach schon losgefahren. Und immer wieder umgefallen, die Beine waren einfach noch zu kurz und die Arme auch. Bis er dann irgendwann, was heißt irgendwann, an diesem Tag vor 10 Jahren mit den Fußspitzen auf die Pedale kam. Seitdem haben sie den Boden nicht mehr berührt. Er fährt immer noch. Auf genau dem gleichen Velo, das jetzt viel zu klein ist, weil seine Beine zu lang sind. Hätte ich ihm doch einfach ein paar Stifte gekauft. Ich meine so richtige schöne Stifte in einer dieser schönen flachen Blechdosen. Da liegen sie, alle aufgereiht, immer dem Regenbogen nach, von einer Farbe zur anderen. Hätte ich doch Stifte gekauft, dann würde er jetzt an seinem Tisch sitzen und malen. Dann würde er jetzt Kreise malen. Immer weiter Kreise malen. Bis das Blatt durch ist. Bis er durch das Blatt durch ist und er auf der Tischplatte malt. Und dann auch die durch ist und der Tisch auch. Und dann malt er auf dem Boden, bis ein Loch im Boden ist. Die Nachbarn könnten von unten hochschauen in sein Zimmer. Dann wäre es wenigstens für was gut. Dann wäre es wenigstens ein richtiges Kinderzimmer, wenn er drin sitzen würde und malen. Jetzt ist er immer draußen. Einfach immer draußen und fährt im Kreis. Immer nur im Kreis. Rum, runter, rum, um, rum, runter, rum, um, rum, runter. Da wird man doch wahnsinnig. Moritz, komm jetzt endlich raus, es ist Abend. Also von mir hat er das nicht. So viel ist klar, von mir nicht. Seine Mutter war auch so. Genauso, genau gleich, immer unterwegs. Eine Weile lang konnte ich mithalten. Eine Weile lang habe ich gehofft, wenn ich ihr ein Nest baue, so ein richtiges heimeliges Nest baue, und wenn dann das Kind da ist, dann kommt sie zur Ruhe. Dann kommt sie zu mir und bleibt bei mir, wegen Moritz. Von wegen. Auch der Moritz, selbst wenn er jetzt die ganze Zeit draußen ist, am Anfang hat er uns gebraucht, hat er sie gebraucht, aber das war nichts für sie. Sie hat wieder angefangen, ist wieder ausgeflogen. Die Ausflüge wurden jedes Mal länger. Erst Stunden, dann Tage, dann Wochen und Monate. Und dann ist sie einfach gar nicht mehr zurückgekommen. Moritz! Moritz! Na gut, dann gehe ich mal runter. Was soll ich machen? Ich laufe halt mit und füttere ihn während der Fahrt. Das Müsli Löffel für Löffel. Er kann sich ja nicht nur von den Insekten ernähren, die ihm beim Fahren in den Mund fliegen. Moritz! Moritz! Wenn ich dir doch bloß nie dieses Velo gekauft hätte. Wenn doch dieses blöde Velo nur mal kaputt gehen würde. Kette reißen oder so. Hätte, hätte. Fahrradkette. Ich hab dir einen Fisch gebracht. Ich hab dir einen Fisch gebracht. Ich hab gedacht, du magst Fisch. Ich hab gedacht, ich jag Fisch. Einen Fisch für dich. Habe ich es gemacht. Dort unten, gleich dort unten im Fluss. Als ich den Fisch gesehen habe, ich an dich gedacht. Aber so sehe ich dich nicht. So sehr glänzt du im Licht. Wie Eis. Wie Eis. Und auch blau. Er sieht dir gar nicht ähnlich. Er ähnelt im Licht den Steinen, die gesprenkelt sind, grau und gelb. Grau vom Stein, gelb vom Schlamm, der sich am Stein festmacht. Der Fisch ist getarnt. Man ahnt ihn nur. Aber so bist du nicht. So bin ich. So fühle ich mich. In deiner Nähe ähnle ich dir nicht. In deiner Nähe verschwinde ich, verwische mich, vermische mich mit der Umgebung und dem Untergrund. Und dann siehst du mich nicht und ich bin froh darüber, weil, und dann siehst du mich nicht und ich ärgere mich. Ja, nicht über dich, über mich. Fisch gebracht. So ist das mit dem Haus. Eine ganze Geschichte gibt das vielleicht nicht, aber eine ganze Menge Geschichten. Und es nimmt auch kein Ende. Kinder werden groß, ziehen aus, die Alten sterben, die Jungen manchmal auch. Aber es zieht auch immer wieder jemand ein. Jemand Neues ein. Hier bin ich auf den grünen Flächen und auf den Linien, ja. Also Wassertaucher sind es, glaube ich, dass die erstmal ins Wasser tauchen, um sich quasi zu waschen. Das geht bei uns leider nicht, obwohl nebenan hat der Besitzer dieses Hauses hat extra so einen kleinen Brunnen da. Wenn ich ihn jetzt schenke, wie mache ich das? Manchmal dran. Ich habe ja keine Zeit. Also es ist kurz mal baden zu gehen, dann fragt sie auch gleich wieder, wo warst du so lange? Und das ist eigentlich ein absoluter Oberstress. Ich, natürlich also, wollte ich gerne Kinder. Aber 1 und 6 so sind ganz gerne zusammen. Die vertragen sich auch nicht. Ich gedacht, das überfordert mich. Blaue 2 und 5, ah, ja, genau. Das ist eine andere Nummer. Reden wir nicht drüber. Aber 3 und 4, das ist auch wieder toll. Ganz harmonisch. Aber wenn jetzt 4, 5 und 6 zum Beispiel zusammen sind, da ist natürlich, ja, dann bin ich schon lieber bei 1, 2 und 3. Also ich bin froh, wenn die Zeit vorbei ist. Es geht jetzt allerdings noch 5 Wochen. Und dann können die Fische auch einfach vor die Tür stellen. Nächstes Jahr bin ich ja nicht mehr dabei. Ich weiß ja nicht, dass er von mir ist. Ich singe einfach. Ich singe einfach den ganzen Tag. Nicht, um etwas zu sagen, nein, nein. Auch nicht, um über etwas zu klagen, nein, nein. Denn dann könnte ich es ja einfach sagen, erzählen, sprechen, aber ich singe ja, ich singe einfach den ganzen Tag. Wenn die Eltern von Stockwerk 7 schon morgens früh um 4 hier ein- und ausfliegen, ja, dann singe ich schon, dann singe ich schon. Wenn der Vater aus dem 3. Stock nachts noch am Fenster hockt, um dann um Mitternacht ins Bett zu gehen, und seinem Sohn draußen auf dem Velo noch zuruft, »Gute Nacht!« Ja, dann singe ich noch, dann singe ich noch. Mein Gesang, der zieht, zieht, zieht bei den Frauen, der zieht, zieht, zieht die Frauen an, sie wollen bei mir einziehen. Nein, nein, singe ich dann. Nein, nein, nein, ich singe einfach. Ich singe dann einfach. Anfangs habe ich mir auch vorgestellt, dass mein Gesang die anderen Männer weghält, auf Distanz hält, mir vom Hals hält. Doch so verhält es sich nicht. Doch so verhalten sie sich nicht. Die Männer verhalten sich nicht so. Sie werden nicht abgeschreckt, sondern angezogen. Schon sind sie ausgezogen, zeigen mir ihren nackten Männerpo, ihren nackten Männerpo. Nein, nein, nein, singe ich dann. Nein, nein, nein, ich singe einfach. Ja, ich singe einfach. Ich singe einfach. Ja, ich singe einfach, weil, ja, ich singe einfach. Ich singe einfach. Ja, ich singe. Ich singe einfach, weil ich singe einfach den ganzen Tag, nicht um etwas zu sagen, nein, nein, auch nicht um über etwas zu klagen, nein, denn dann könnte ich es ja einfach sagen, erzählen, aber ich singe ja, ich singe einfach den ganzen Tag. Wenn die Eltern von Stockwerk 7 schon morgens früh um 4 hier ein- und ausfliegen, ja, dann singe ich schon, dann singe ich schon. Wenn der Vater aus dem 3. Stock nachts noch am Fenster hockt und dann um Mitternacht seinem Sohn draußen auf dem Velo zuruft, »Gute Nacht«, dann singe ich noch, ja, dann singe ich noch. Mein Gesang, der zieht, zieht, zieht bei den Frauen. Der zieht, zieht, zieht die Frauen an. Sie wollen bei mir einziehen. Sie wollen bei mir einziehen. Bei mir einziehen. Nein, nein, nein, singe ich dann. Nein, nein, ich singe einfach. Ich singe einfach. Anfangs habe ich mir auch vorgestellt, dass mein Gesang die anderen Männer weghält, auf Distanz hält, mir vom Hals hält. Doch so verhält es sich nicht. Doch so verhalten sie sich nicht, die Männer. Sie verhalten sich nicht so. Sie werden nicht abgeschreckt, sondern angezogen. Schon sind sie ausgezogen. Zeigen mir ihren nackten Männerpo. Ihren nackten Männerpo. Nein, nein, singe ich dann. Nein, nein, nein. Ich singe einfach. Ja, ich singe einfach. Ich singe einfach. Ja, ich singe, weil... Ich singe einfach. Ja, ich singe einfach den ganzen Tag. Das war das Hörspiel Das Vogelhaus von Barblina Meyerhans und Wolfram Höll. Es sprachen Thomas Sabacher, Annette Herbst, Klaus Brommelmeier, Suli Rötlisberger, Jodok Seidel, Mona Petri, Isabel Menke, Raphael Klammer, Katja Reinke, Markus Scheumann und Jürg Kienberger. Komposition und musikalische Leitung Barblina Meyerhans, Regie Wolfram Höll. Eine Produktion des Schweizer Rundfunks aus dem Jahr 2016.